und der gemeinsamen Veranstaltung des chinesischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns und der chinesischen Gesellschaft für Kim Il-sung und Kim Jong-il gab es jüngst in Conakry den Besuch im Gewächshaus für Kim Il-sung. Im Warmhaus erschienen die Fotos vom heiligen revolutionären Leben und den Verdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von den revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un und die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Jong-un, die Fotos von den Kim Il-sung und Kim Jong-il Ausstellungen in verschiedenen Ländern und Regionen der Welt und die Bücher und Fotos von der Realität der TVRK, die sich tagtäglich entwickelt, waren zur Schau gestellt. An der Eröffnungsfeier für die Besichtigung des Gewächshauses nahmen teil die Persönlichkeiten des Präsidentenamtes, des Ministeriums für Umwelt, Wasser und Wälder, des Zentralen Botanischen Gartens und des Stadtbezirkes Koloma in der Stadt Conakry und weitere Einheiten und die Massen von Guinea sowie die Mitglieder der Botschaft der TVRK in diesem Land. Nach der Besichtigung hörten die Teilnehmer die Erläuterungen zur Zucht und den Eigenschaften der Kim Jong-il.